Promi-Talk aus der Radiowerkstatt Velpe. Promis aus Kultur, Musik, Sport, Politik, Funk und Fernsehen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind wieder beim Promi-Talk und unser Gast ist heute Roland Kaiser. Schönen guten Abend, Herr Kaiser. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Sie sind heute in Ibbenbüren. Was treibt Sie eigentlich hier so hin? Momentan ist eine Reise durch unser schönes Land. Es geht um mein neues Album. Wir machen Promotion, das heißt, wir machen Autogrammstunden, besuchen den einen oder anderen Sender, so wie Sie jetzt zum Beispiel, und reden über das neue Album und über das Leben allgemein. Sie sind Berliner. Sie sind also auch da zur Schule gegangen, haben da auch Ihren Beruf erlernt? Ich bin Berliner, aber jetzt mittlerweile seit langer Zeit schon Münsteraner, lebe also in Münster, in Nienberge. Also ich bleibe natürlich gebürtiger Berliner, aber überzeugter und lebender Münsteraner. Haben Sie eigentlich auch schon als Kind gerne gesungen? Na, eher nicht. Also das ist so mehr ein Zufallsprodukt, mein Beruf. Aber gut, immerhin sind es 30 Jahre geworden bis jetzt. Ich bin eher ein Nichtsänger gewesen. Wie sind Sie denn überhaupt zum Singen gekommen? Ach, das ist lange her. Da habe ich dann irgendwann mal jemanden kennengelernt, der einen kannte, der Sänger war. Und dachte ich, nach dem Motto, was die können, kann man ja mal probieren. Habe das probiert und dann war ich plötzlich konfrontiert mit der Entscheidung, ja oder nein, es zu machen oder nicht zu machen. Und dann habe ich es halt probiert und es hat bis heute gedauert. Können Sie sich noch an die ersten Aufnahmen erinnern? Das war 1974 in Berlin. Das war März 74, ja, meine erste Schallplatte. Jetzt Oktober 2004, meine letzte. Satzball. Wenn ich die Telefonrechnung sehe, dann? Kann ich mich jedes Mal freuen, weil sie relativ niedrig ist. Auf der Kirmes gehe ich zuerst? Zum Ausgang zurück. Ich möchte gerne Urlaub machen in? Zu Hause. Ich verwöhne mich mit? Ruhe und Zeit für die Familie. Mein Lieblingsfußballverein ist? Bayern München. Mein Lieblingsfilm ist? Citizen Kane. Unter der Dusche singe ich? Niemals. Wenn ich mit jemandem tauschen müsste, dann mit? Meinem Sohn. Was ich beim nächsten Mal zum Sperrmüll bringe ist? Oh, das ist eine blöde Frage. Mein Fernseher. Wem möchten Sie auf keinen Fall in der Sauna begegnen? Oh, das Link. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Der wichtigste Mensch für mich ist? Das ist meine Frau. Mein Lieblingsessen ist? Ich glaube, Gulasch, Filet-Gulasch, ja. Aber ich mag gar nicht? Fettes Fleisch. Im Straßenverkehr rege ich mich auf? Ich rege mich nicht mehr auf dem Straßenverkehr, ich kann es eh nicht ändern. Wenn es Zeugnisse gab, dann? Habe ich jeweils immer schlechte Karten gehabt zu Hause. Was war Ihre erste Single, die Sie sich gekauft haben? Oh, I'm Your Yesterday Man. Über welches Geschenk haben Sie sich nicht gefreut? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Der peinlichste Augenblick in meinem Leben war? Ich habe keinen erlebt bisher. Und Ihr Lebensmotto ist? Nach vorne leben, also vorne spielt die Musik. Wir haben eben gehört, wie er zum Singen gekommen ist. Herr Kaiser, der erste Hit, das war Werde, richtig? Das ist doch ein Instrumentaltitel. Haben Sie sich den selbst ausgesucht oder ist Ihnen der dann angetragen worden? Das ist, was drängt sich auf. Es war sehr erfolgreich und dann kam meine damalige Schallplattenfirma und sagte, das wäre doch gesungen, eine Möglichkeit, Erfolg zu haben. Das hat uns eigentlich allen eingeleuchtet und wir haben es dann probiert. Ne? Es hat doch ganz gut funktioniert, glaube ich. Und mit 7 Fässer Wein, kann man sagen, dass damit der Durchbruch dann gekommen ist? Das kann man so sagen, muss man aber nicht, weil es sind alles letztendlich überschaubare Erfolge gewesen. Der wirkliche Erfolg, der sagen wir mal, den Künstler oder den Kaiser durchgebracht hat, war letztendlich Santa Maria. Das war einfach so überdimensional groß, dass man dann plötzlich marktpräsent ist. Das ist ganz klar. Ja, ich wollte schon sagen, dann ging es nämlich ja Schlag auf Schlag. Sie sagten schon, Santa Maria, dich zu lieben, manchmal möchte ich schon mit dir, Schachmatt, Joanna. Also ich habe die Zeit aber selber mitgelebt, wir sind ein Jahrgang. Ich habe mal so aufgeschrieben, was mir spontan noch so eingefallen ist. Hatten Sie da Mitspracherecht oder wurden die einfach dann angetragen und sind einfach diese Lieder auf dieser Welle weitergemacht worden? Naja, es sind ja unterschiedliche Musikstücke und übrigens können Sie ja keinen vergewaltigen, etwas zu machen, was er nicht will. Letztendlich ab einer gewissen Erfolgsgrößenordnung sind sie nicht mehr ohne Mitspracherecht, logischerweise. Also das sind alles Produkte letztendlich der eigenen des eigenen Geschmacks. Das sind ja auch, also seit 1978 habe ich eigentlich jeden Titel, zumindest vom Text her, zu verantworten. Also sind es niemals oktroyierte Zwänge, sondern im hohen Maße immer Überzeugung und Freiwilligkeit. Das waren jetzt alles Erfolge und ich weiß, Sie waren mit 20er. Wie verkraftet man das dann, wenn man einmal so viel Erfolg auf einen hereinbricht? Ja, erstmal macht man Fehler und geht damit nicht ganz so sorgsam um. Und immer wird man wach und dann fängt man an, damit besser umzugehen. Und später, so wie heute, sagt man sich sowieso, dass die wirklichen Erfolge im Leben andere Dinge sind. Also Freundschaften pflegen zu können, ein intaktes Privatleben zu haben, das sind dann doch deutlich effektivere und bedeutendere Werte, als ausschließlich nur Schallplatten zu verkaufen. Sie wohnen, das haben Sie eben ja schon gesagt, Herr Kaiser, jetzt in Münster. Warum haben Sie sich denn jetzt, vielleicht eine blöde Frage, ausgerechnet Münster ausgesucht? Sie hätten ja auch genauso gut Hamburg, München oder Bielefeld oder was, das Sie aussuchen können. Also Bielefeld dann schon eher, aber Münster ist erstmal, es ist passiert ja aus Gründen der Liebe, weil meine Frau ist Münsteranerin. Und dann bin ich überzeugt von der Stadt, weil sie einfach eine sehr schöne Stadt ist. Sie hat eine sehr gesunde Infrastruktur. Sie hat alles, was man braucht. Sie liegt günstig. Aber unabhängig davon ist es eine wunderbare Stadt für das Aufwachsen meiner Kinder. Nun haben wir ja lernen dürfen dieses Jahr, dass Münster obendrein die kinderfreundlichste Stadt ist Deutschlands. Und dort, das ist ja nun nicht gerade sehr unwichtig. Nein, ich mag die Stadt auch gerne, weil sie eine wunderbare Mischung ist aus einer lebendigen Stadt durch eben 60.000 Studenten, einer Stadt mit ausgeprägten Traditionen, die ich sehr schätze und sehr mag, und eben auch einer sehr grünen Lunge, wie man das so gerne sagt bei Städten. Nein, ich lebe gerne in der Stadt und möchte da auch eigentlich nicht mehr weggehen. Zwischenzeitlich schreiben Sie ja alle Lieder selber. Wie machen Sie das? Also haben Sie da irgendwelche Grundideen und sammeln Sie die, dass Sie pro Jahr, sag ich mal, eine CD rausgeben, oder kommt das ganz spontan alles? Also spontan kommt da eigentlich wenig, sondern wenn man kriegt Kompositionen angeboten und dann muss man sich Gedanken machen, wie man die mit Worten füllt. Und das ist eine Frage von Fleiß. Man setzt sich genauso wie Sie, jeder andere Mensch arbeiten muss, zwischen 8 bis 10 Stunden am Tag in seine Kammer und denkt nach. Und es ist nicht immer so, dass man darauf wartet, dass er in die Muse küsst. Man muss der Muse schon mal ein Stück entgegengehen. Also insofern ist auch eine Fleißfrage. Und das ist immer eine Frage dessen, ob ich mache alle 1,5 bis 2 Jahre ein Album. Aber ich schreibe ja auch zwischendurch für andere Kollegen. Ich habe für Maffei geschrieben, für Milva, für Jana Muscuri und andere Kollegen. Und mache gerade zum Beispiel ein Album für die Universal, für eine neue deutsche Sängerin, die jetzt kommt. Eher so Richtung Pop, Deutschpop. Da schreibe ich ein ganzes Album. Die Texte, also ich habe auch dann nebenher noch Lust und Zeit, für andere Menschen mehr Gedanken zu machen. Und Sie gehen, gehen Sie alle jedes Jahr noch auf Tournee oder alle 2 Jahren? Das wäre eine Überforderung der Menschen. So viel Lust und Laune haben die nicht, in meine Konzerte zu kommen. Alle 2 Jahre gehen wir auf Reisen. Was ich vielleicht noch ganz gerne wissen möchte, ist, wenn Sie so auf Tournee gehen, Sie haben jetzt eine neue CD rausgebracht, die werden Sie dann ja auch dort vorstellen. Aber wie zum Beispiel checkt man, welche Lieder an welcher Stelle muss? Machen Sie vorher so eine Art Clubkonzerte oder? Das lege ich vorher fest. Wenn man, das ist immer eine Frage, dass jeder Regisseur, jeder muss entscheiden vorher, was er glaubt, wann, wo, was passieren sollte. Man schreibt sein Drehbuch für den Abend und dann guckt man, ob das geht. Und meistens geht es, wenn man Erfahrungswerte hat. Bei der nächsten Tournee machen wir etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich spiele nur Titel, die mal in den Charts waren. Also keine LP-Titel, nur Singles. Nur Titel, die effektiv Charts-Titel waren. Und das wird ein sehr langes Programm. Wir freuen uns drauf, weil wir gucken, ob das funktioniert. Dann habe ich also gelesen in Ihrem in der Vita, dass Sie einen Flugschein haben. Ja. Wenn ich mich recht entsinne, haben Sie einmal in einer Talkshow bei Hermann und Tietje, was glaube ich, gesagt, dass Sie aber auch Flugangst haben. Wie verträgt sich das? Ich habe Flugangst, wenn andere fliegen. Also ich weiß zu viel. Das wäre das Problem, wenn man zu viel weiß. Wie ein Arzt, der sich ungern operieren lässt, ist ein Pilot, der sich ungern fliegen lässt. Also das ist natürlich auch nur mehr oder weniger etwas überspitzt und ein bisschen spaßig gemeint. Die Jungs wissen schon, was sie tun da vorne. Aber wenn man sehr viel weiß, dann weiß man halt eben auch, wie viele Fehler Menschen machen können. Also ich fliege sehr, sehr gerne und tue das auch noch recht häufig. Und auch da wohne ich sehr günstig in Münster, weil unser Flughafen ja ein Tag- und Nachtflughafen ist. Da kann man sogar Nachtflüge machen, um dann auch in der Beziehung noch fit zu bleiben. Dann engagieren Sie sich für Teamarbeit für Deutschland. Können Sie mal genau sagen, was ist das und wie sind Sie dazu gekommen und wer hat Sie dazu animiert, das zu machen? Also Teamarbeit für Deutschland ist eine Initiative der Bundesregierung, des Bundesarbeitsministeriums. Da geht es um Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Ich selber bin im Vorstand des Solidarfonds. Das ist ein lange Jahre schon gegründetes Verein, der sich darum kümmert, Langzeitarbeitslose und schwer vermittelbare Menschen und natürlich auch Jugendliche in den ersten Arbeitsmarkt zurückzubringen. Dieser Verein ist deutlich älter als Teamarbeit für Deutschland. Wir sind angesprochen worden vom Bundeswirtschaftsministerium, uns im Teamarbeit für Deutschland zu engagieren. Und deswegen mache ich da mit. Und wir haben jetzt am 5.11. in Berlin einen großen Aktionstag. Da werden wir dann eine Podiumsdiskussion führen. Wir machen ja sehr viel im Jahr. Wir machen Gala-Veranstaltungen, wo wir dann Geld sammeln und das direkt zu gebundenen Projekten dann investieren. So, ich muss auf die Uhr gucken. Sie müssen auch gleich weiter. Eine Abschlussfrage. Gibt es eigentlich noch Hobbys, die Sie haben? Ja, mich mit Ihnen unterhalten zum Beispiel. Na Quatsch, nein. Es ist so, nein, das Hobby ist für mich, wissen Sie, das Schöne in meinem Beruf ist, dass ich manchmal glaube, ich werde bezahlt für mein Hobby. Also ich mache das gerne, was ich tue. Und wenn das aufhört, dass mir Spaß macht, dann höre ich auf. Und dann suche ich mir andere Hobbys. Herr Kaiser, recht herzlichen Dank und alles Gute.